Dropkick Drama 139, da sind wir wieder heute. Hallo Thomas, bist du auch schon infiziert? Bonjour Armbanduhr, ich bin noch fit und gesund. Ich esse kein Obst mehr. Obst ist jetzt vollständig ersetzt durch Pommes und Schokolade. Ja, das höre ich doch immer gerne. Soll ja grundsätzlich gesünder sein. Ja, warum soll man immer gesünder sein? Ja, immer gesund sein. Das ist ja gesünder, weil Rohkost, Obst, Tomaten, Gurken, was auch immer, Äpfel. Oh, gestern habe ich Ananas gegessen. Ich glaube, das werde ich auch nicht wieder machen. Nee, ich bekomme jetzt auch noch, also ich habe auch nach Obst gefragt. Ich habe so Mango aus der Dose und so ein Zeug bekommen. Mango aus der Dose, von wem hast, den hast du gefragt? Die Frau Mama. Habe ich nach Obst gefragt und da habe ich Mango aus der Dose bekommen. Hat sie dazu was gesagt, dass du kein frisches Obst bekommst? Ja, natürlich. Wir sind da natürlich alle sehr sorgfältig. Ja, stattdessen bin ich aber natürlich infiziert mit einer Grippe, also auf Hochdeutsch, ich bin erkältet. Das könnte man heute vielleicht hören. Das habe ich gestern schon am Telefon gehört, aber heute ist es ein bisschen weniger als gestern. Ja, das stimmt. Es hat sich etwas verbessert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt in dem normalen Dropkick-Drama Lautstärke, was weiß ich nicht, was spreche. Da spreche ich ja immer noch ein bisschen anders, damit man mich noch ein bisschen besser versteht. Was sagst du? Ja, genau. Sehe ich auch so. So, Thomas, ich habe, was liest du gerade? Wir machen heute machen wir das mal alles ein bisschen anders. Wir sind ja heute sind wir ja bei Oma, beziehungsweise ich bin bei Oma. Wir nehmen über Omas Telefon auf und du bist in Hannover. Wie fast also das immer. Aktuelle Buch, was ich gerade lese, das werde ich, da kann ich nicht verraten. Oh, jetzt bist du aber laut, du. Leise, leise. Bitte? Du warst gerade sehr, sehr laut. Ja, ich wollte gerade sagen, das aktuelle Buch, was ich lese, werde ich nicht verraten, weil das wahrscheinlich ein Geschenk wird und die Person, die das Geschenk bekommt, das sonst mitbekommt. Ich kann dir aber sagen, welches Buch ich gerade zu Ende gelesen habe, bevor ich dieses jetzt angefangen habe. Das werde ich nämlich mit nach Emden bringen. Ja. Nächste Woche komme und weiterreichen zum Lesen. Das war nämlich ein einfaches Taschenbuch und nicht so wie das andere, was ich jetzt habe, ein gebundenes Buch. Und zwar ist das von Anthony McCartin und heißt Hand aufs Herz. Mhm. Von diesem Anthony McCartin, das ist ein Engländer, von dem habe ich schon mal ein sehr gutes Buch als Hörbuch gehört. Das hieß Superhero. Und das ist ein ganz interessantes Buch jetzt. Da geht es um mehrere Personen, die nehmen an einem Wettbewerb teil, wo man ein Auto gewinnen kann. Und der Wettbewerb geht so, dass bei dem Händler, wo das Auto zu gewinnen ist, da steht das Auto auf dem Parkplatz und die Teilnehmer an diesem Wettbewerb müssen eine Hand fest an das Auto halten und dürfen die Hand nicht wegnehmen. Und wer das am längsten aushält, ohne die Hand da wegzunehmen, der gewinnt. Und der Weltrekord ist, glaube ich, da gibt es immer nur zwischendurch mal Toilettenpausen und so, der Weltrekord ist, glaube ich, 5 Tage. Und das Problem klingt ist, interessant. Dass halt irgendwie so nach 2, 3 Tagen wirst du natürlich müde. Und das ist ein ganz interessantes. Und dann geht es im Wesentlichen um diesen Händler, der den Wettbewerb macht, und um zwei Personen, die an dem Wettbewerb teilnehmen. Von dem wird uiuiui. Sehr, sehr gut geschriebenes Buch. Und eine ganz außergewöhnliche, interessante Geschichte. Hätte ich so, als ich das gesehen habe, dachte ich erst, na, das ist ja eine bisschen komische Geschichte, ob das über 300 Seiten so interessant ist, dieser Wettbewerb, weiß ich nicht. Dann hatte ich aber mal angefangen zu lesen und das war sehr interessant geschrieben. Und dann dachte ich, das ist ja ein Taschenbuch, nimmst du mal mit und probierst du mal aus. Und das habe ich innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Ja, klingt sehr interessant und durchgedreht. Würde ich mir dann auch mal ausleihen. Ja, ich habe heute bei Oma auf dem Kindle, übrigens auch ein sehr tolles Gerät weiterhin, das neue Buch von der Nele Neuhaus angefangen. Ich habe da jetzt so die ersten 40 Seiten gelesen. Ich habe das mal verglichen mit der Papierausgabe, die hier ja auch momentan gelesen wird. Also das ist auch sehr, sehr gut. Ja, da werde ich die Papierausgabe, wenn ich nächste Woche nach Emden komme, werde ich dann mir unter den Nagel reißen und dann wahrscheinlich auf der Zugfahrt zurück oder so lesen. Ja, liest sich sehr, sehr gut. Ich echt sagen. Momentan noch schwer zu sagen, worum es jetzt eigentlich geht. Also ich muss sagen, die Charakterzeichnungen und Verstrickungen und so, die sind bisher sehr, sehr gut. Und bald kommt dann die Story in Fahrt. Ja, Oma ist ja sehr begeistert. Ja, die ist schon sehr weit. Also ich habe das schon gehört, die war sehr, sehr fleißig. Sehr, sehr, sehr fleißig. Und sehr begeistert von dem Buch und geht davon aus, dass sie das, bis ich dann nach Emden komme nächste Woche, dass sie das dann auch durch. Ja, das hat sie in den nächsten 2, 3 Tagen durch. Auf jeden Fall. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich, weil das Buch, was ich jetzt aktuell lese, kann ich ja nicht verraten, aber ich schätze, da ich ja nächste Woche dann Urlaub habe, dass ich, dann bin ich ja noch 2 Tage hier während meines Urlaubs in Hannover, dass ich dann eventuell nochmal zum Buchgeschäft gehe. Ja, das mache ich momentan nur noch sehr wenig. Also ich bin jetzt recht stark auf den Kindle umgestiegen. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Schönes Gerät. Ja, ich gucke, ab und zu gucke ich ganz gerne, stöber ich ganz gerne mal in den Buchläden rum und wenn ich was Interessantes so als Taschenbuch finde, nehme ich das, weil ich das dann weitergeben kann, das Taschenbuch. Ja, ich stöber jetzt täglich in dem Kindle Store bei Amazon. Das ist auch sehr, sehr interessant. Was gut wäre, ich lese ja eigentlich auch ganz gerne auf meinem E-Book-Reader, was gut wäre, ist, wenn die irgendwie einen Weg finden würden, dass man so gekaufte Bücher irgendwie auch ausleihen könnte. Ja, dieses Modell von dem Ausleihen, das gibt es in den USA wohl schon. Ich weiß nicht, wie genau das da läuft, aber ich habe das gelesen, in den USA gibt das und in Deutschland wird da wohl momentan auch drum gestritten. Also die ganzen Verlage und so, die müssen das dann ja genehmigen. Ja. Muss man da mal sehen. Also in den USA gibt es das wohl mit diesem Ausleihen, so, dass das funktioniert. Ja, also wie gesagt, bei diesem, oder auch verschenken, ne? Also wie gesagt, bei diesem Papierbuch, was ich jetzt gelesen habe, diesem Hand auf Pferd, da kann ich halt einfach mitbringen und dann Oma zum Lesen geben. Von daher ist das kann ich halt bei dem elektronischen nicht. Das ist, nee, ich fände das gut, wenn die da irgendwie so eine Limitierung drauf machen könnten, dass jedes E-Book irgendwie auf 3 Geräte synchronisiert werden kann oder irgendwie sowas. Das wäre ganz praktisch. Ja. Das wäre ganz schön, so 2 bis 3 Geräte, mehr muss ja gar nicht, aber das wäre schon ganz schön. Ja, das finde ich auch okay. Ja. Ich nehme heute übrigens mit einer leicht anderen Ausgabe von Audacity auf. Ich hoffe, das klingt genauso gut, aber da habe ich jetzt eigentlich keine großen Zweifel dran. Das müsste eigentlich funktionieren. Das werden wir dann sehen. Ja, das ist so eine Portable Version of Audacity. Die ist ganz schön. Schön und schnell. So, wollen wir mal mit Over the Limit anfangen erstmal. Mit dem WWE Pay-Per-View des letzten Sonntags. Oder Montags. Ja, da war ja in Deutschland auch ein Pay-Per-View. Ja, vom 22.05.2011 aus der Key Arena in Seattle, Washington. Es gab ein Dark Match. Thomas, weißt du, was das Dark Match war? Das war Bryan Danielson, hat gegen Drew McIntyre gewonnen. Ja, Daniel Bryan als WWE. Ja, ich kriege immer durcheinander. Das war jetzt ehrlich gesagt gar keine Absicht. Bin ich mir nie so sicher, was da jetzt in dem Absicht Fall, ist. Normalerweise ist es Absicht, in dem Fall habe ich jetzt schlicht und einfach nicht dran gedacht. Okay. So, zu Beginn sehen wir das Bild von dem Macho Man Randy Savage mit dem Schriftzug In Memory of Macho Man Randy Savage. Das wurde auch bei Raw nochmal eingeblendet. Das war schon mal gut soweit. Das wurde ich weiß gar nicht, ob es bei SmackDown auch eingeblendet wurde. Nee, bei SmackDown nicht. Auf jeden Fall nicht bei meiner Aufnahme. Ich habe mir nur, um zu gucken, ob es auch ein Tributvideo bei TNA gibt, habe ich mir diese Woche sogar TNA Impact angeguckt. Und da gab es am Anfang auch so eine Einblendung. Das Einzige war halt, das war ein Bild aus, ich schätze mal so 2005 oder so, als Macho Man halt kurzfristig auch bei TNA mal war. Ach, und da war auch mal bei TNA, da wusste ich gar nicht. Jetzt hier beim Pay-Per-View, aber es gab kein Tributvideo bei Impact. Deshalb lohnt sich es auch nicht, die Sendung anzugucken. Nee, ich wusste gar nicht, dass der mal bei TNA war. Konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich weiß noch Hulk Hogan und so weiter, dass die früher schon mal da waren, aber naja, okay. Es gab mal so eine Storyline bei TNA, wo Kevin Nash und Scott Hall zusammen waren, als King of the Mountains oder so, oder Kings of Wrestling, irgendwie sowas. Und da war bei einigen Matches Macho Man als Dritter in diesem Tag Team mit dabei. Das war aber jetzt keine besonders herausragende Geschichte, da war er halt auch schon relativ alt. Und da er sich nicht mehr so mit Steroiden vollgepumpt hat, war das auch die Zeit so ähnlich wie am Ende bei WWE, dass er dann noch im Prinzip auch vollständig angezogen, also nicht so richtig wie ein Wrestler wirkte. Na denn. Das war jetzt nicht unbedingt ein Höhepunkt seiner Karriere noch. Unser Pay-Per-View geht los mit mit Arschuf, der zum Ring kommt, und zwar mit einem neuen Entrance Theme, wobei Musik war es ja nicht wirklich, es war ja nur dieser Anfang, The Truth Shall Weiß ich nicht. Keine Ahnung, you free. Mir fehlt jetzt gerade das passende Verb. Weißt du das noch? Nee. Nee, nee. Naja, wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall gab's dann diesen Satz und dann kam keine Entrance-Musik. Also dieser Spruch, der war dann ganze Zeit auf dem riesigen Bildschirm drauf und Ashraf kam dann zur Stille, zum Buhen in den Ring. Genau, weil er ja nicht mehr diese Tanzerei für Little Jimmy machen will. Genau. Ja, Ashraf meint, er will keine Spielchen mehr spielen und wird nun Rey Mysterio besiegen. Singles Match. Und es war dann auch so. R-Truth besiegt Rey Mysterio. Überraschend, hatte ich echt nicht mit gerechnet. War ich dann aber auch sehr zufrieden mit. Wobei ich glaube, ich hatte anders getippt, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte auf Mysterio getippt, du auf R-Truth. Ich habe natürlich richtig getippt, das ist ja klar. Ja. Weil Naja. interessanterweise ist, dass R-Truth auch ganz ohne Betrügereien gewonnen hat. Also Ja. es war ein ganz Genau. klarer 1-2-3-Pin-Sieg. Ja, der Move heißt Shut Up. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie er aussah, aber der Move heißt so. Weiß nicht, ist das nicht dieser Back-DDT irgendwie so? Dieser Ah komische. ja, genau. Ja, genau. Den haben einige so in dieser Form. Das wird aber gewesen sein. Naja, Match ging 8 Minuten 13 laut Wrestling Revolution. Nee, gar nicht wahr. Laut Moonsault.de. Ja, und das war ein ziemlich gutes Match. Also es war für mich das zweitbeste Match des Abends, wobei das will nicht allzu viel sagen, weil das war ein ziemlich schlechter Pay-Per-View. Aber es war trotzdem ein gutes Match. Ja, für mich auch das zweitbeste Match des Abends und sehr guter Opener. Ich war sehr überrascht, von allem vom Ende. Das Ende kam fast zu überraschend, fand ich schon wieder. Aber war ein sehr schönes Match, sehr schön zu verfolgen, war gut. 3,5 Sterne von mir. Das ist doch schön. Backstage ist The Miz mit Alex Riley bei Todd Grisham. Miz macht klar, dass er einen Masterplan habe. Außerdem sei er besser vorbereitet auf dieses I Quit Match wie Randy Orton, Batista und JBL zusammen. Die Leute, die ihm jetzt keine Chance ausrechnen, waren auch die Leute, die auch vorher meinten, dass er es in der WWE zu nichts bringen würde. Heute wird er erneut WWE-Champion. Tja, werden wir doch mal sehen, ne? Fand ich ganz okay mit diesem Vergleich zu ihm, von wegen die Leute, die früher auch dachten, er würde da nichts schaffen und so weiter. Fand ich ganz okay. Intercontinental Championship Match stand als nächstes an der Reihe. Und zwar kann Ezekiel Jackson Wade Barrett den Champion besiegen, allerdings nur durch Disqualification, da die anderen The Core-Mitglieder in das Match eingreifen. Das Match ging 7 Minuten 30, da darfst du dann jetzt einmal kurz was zu sagen. Ja, das Match war irgendwie ziemlich schlecht. Also es war kein gutes, also sagen wir mal so, es war, es ging fast noch, aber es war kein gutes Match. Deshalb habe ich dem auch nur ein Dreiviertel Stern gegeben, also knapp unter gutes Match. Ich denke, der einzige Spot, der interessant war, ist, dass Ezekiel Jackson auch, glaube ich, in dem Match, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere Body Slams hintereinander gezeigt hat. Das gab es jetzt auf zwei Smackdown-Sequenzen auch. Da scheinen sie jetzt sozusagen das Gimmick von Ezekiel Jackson scheint zu werden, dass er teilweise 4, 5 Body Slams hintereinander gegen seinen Gegner zeigt. Und ich weiß nicht, ich glaube, hier war das auch so, aber irgendwie am Ende war er dann Run-In und dann hat ihn ja die gesamte Core fertig gemacht. Ja, ich war von diesem Match wieder positiv überrascht. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, wurde Ezekiel Jackson hier auch richtig bejubelt, als er die ganzen Slams ausgeführt hat, ne? Bei den Buddy Slams, ja. Ja, Haben die genau. Leute ziemlich laut gejubelt, haben mich auch überrascht. Ja, Match hat mich auch sehr überrascht, hat mich sehr gut unterhalten. Fand ich überraschend, dass einem Ezekiel Jackson doch mal so ein halbrecht, ja, so ein ziemlich gutes Match sogar schafft. Wade Barrett auch wieder gut, also 3 Sterne von mir. Na, da sind deine sozusagen sind deine Ansprüche aber sehr niedrig gewesen. Drei Jein. Sterne finde ich schon heftig. Jein, es hat mich gut unterhalten und ich muss sagen, ich gehöre zu den Leuten, die bewerten einen Menschen nicht nur, ob das jetzt technisch 1A ist, ich bewerte auch ziemlich stark nach dem Unterhaltungsfaktor. Wenn ich was gut unterhält, dann bekommt es auch entsprechend gute Sterne. Dafür muss das jetzt nicht technisch 1A sein. Ist natürlich schön, wenn es technisch gut ist, Nochmal aber. wiederholen, damit mir diese Wertung von dir nicht angekreidet wird. Ich gebe dem Match 1,75 Stern. Ja, natürlich. Nach dem Match kann Ezekiel noch Heath Slater einen Bodyslam verpassen, jedoch wird Ezekiel trotzdem von The Core abgefertigt. Backstage sind CM Punk und Mason Ryan unterwegs und gehen in ihren Locker Room. Dort finden sie Michael McGillicuddy und David Ojanga, die abgefertigt auf dem Boden liegen. Punk fragt, wer das war, worauf die beiden Kane und The Big Show meinen. Ryan rastet aus und will sofort die Übeltäter suchen gehen. Punk hält ihn zurück und meint, dass er Show und Kane genau da haben will, wo sie jetzt sind. Genial dann auch, als Punk und Mason Ryan dann rausgingen und Punk da noch diese Geste zu McGillicuddy und Ojanga, die da noch total K.O. auf dem Boden lagen, machte von wegen, die sollen das hier jetzt mal wieder rege ein bisschen aufräumen und so weiter. Ja, er sagte dann, glaube ich, you should walk that off oder so. Ja, ja, genau. Dass einfach dann, ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen soll, das kann man nicht so richtig. Dass halt die Schläge einfach überwinden sollen, indem sie einfach ganz normal weiter trainieren und aufstehen und so weiter. Ich fand das ein bisschen komisch, dass die McGillicuddy und Ojanga am gesamten Rest des Pay-Per-Views überhaupt nicht mehr auftauchen, aber dann irgendwie am nächsten Abend bei Raw zu Tag Team Champions werden. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, fand ich eigentlich ganz okay. Ich hätte gedacht, dass man das dann für, dass die dann irgendwann vielleicht nochmal auftauchen, vielleicht dann, weiß ich nicht, bei dem Match von CM Punk vielleicht nochmal eingreifen oder so. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, weiß ich nicht, hat irgendwie durchaus Sinn gemacht, finde ich. Naja, war auf jeden Fall ein sehr schönes Segment, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. So, dann kommt das nächste Match. Wieder ein Singles-Match. Und zwar kann Sin Cara Chavo Guerrero besiegen. Sin Cara hat jetzt auch ein bisschen umgeänderten Entrance. Der hat jetzt am Anfang so Nebel und dann Pyro und der Nebel ist weg und Sin Cara steht da und dann gibt's wieder das im Ring da. Was er jetzt übrigens jedes Mal ganz gut hinbekommt. Man hat dieses Mal durch die Kameraperspektive allerdings wieder das Trampolin sehen können. Ja, ansonsten das Match. Ja, erstmal dieses bunte Licht von Sin Cara, was der jetzt immer ist. Wir hatten das ja schon mal erwähnt im Zusammenhang mit Mexiko, dass man da angeblich auf den Touren wohl den Gegner kaum erkennen konnte. Ich muss sagen, ich finde das ja eigentlich eine ganz gute Idee, aber also ich meine, jetzt in so kurzen 5 bis 10 Minuten Matches ist das noch ganz okay, aber wenn Sin Cara das jetzt wirklich mal in dem Main Event schaffen sollte, so eine halbe Stunde in dem Licht, würde ich mir nicht unbedingt ein Match angucken wollen. Zumal man die Aktion draußen kaum sieht. Aber nee, das finde ich jetzt nicht. Also, im Match war das eigentlich positiv, weil so viele Aktionen nicht geklappt haben, dass das vielleicht ganz gut war, dass man nicht viel gesehen hat. Naja, ich finde, also als Fernsehzuschauer kann man das schon alles gut erkennen, das ist jetzt gar kein Problem. Aber ich finde das etwas anstrengend, dieses extrem blaue Licht. Ja. Ja, und du hast recht, es ist wieder extrem viel in die Hose gegangen, aber ziemlich. Selbst ja, das Finish, also das Finish, das sah aus wie eine Hurricane Rana, die dann irgendwie in eine Powerbomb umgewandelt werden sollte, nur dass irgendwie Sin Cara noch zu weit nach unten gefallen ist und Chavo dann sich einfach fallen gelassen hat und dann wurde auch noch in der Three-Count raus und ich dachte, das kann ja nicht sein, das macht man da doch noch einmal als normaler Wrestler, aber Sin Cara hat anscheinend nicht viel Lust drauf, irgendwelche Sachen nochmal zu machen, wenn sie schief gehen, das hatten wir ja schon mal, da gibt's dann einfach einen Three-Count und fertig. Also das war ganz, das Ende des Matches hat das Match fast nochmal einen Stern nach unten gezogen, fand ich. Ja, also ich fand das Match insgesamt wirklich gut. Ich hätte nicht dieselbe Aktion wiederholt, ich hätte dann eine andere Aktion. Nee, diesen Moonsault da von der Ecke, der ist ja auch ganz nett, den kann man ja auch gut mal zeigen. Genau. Naja, das war schon mies. Ich fand das Match auch nicht wirklich schön, es fehlte alle, so. Auch alle gesagt, so in dem Podcast, das war auch wenn, das sind ja dann auch die Leute, die Kämpfe von ihm aus Mexiko, als er noch Mystico hieß, kennen und haben alle gesagt, das ist ganz komisch, dass er jetzt ausgerechnet in der WWE das Pech hat, dass er das sein schlechtestes Match seit Jahren, also inklusive der Matches, die er als Mystico in Mexiko hatte. Mhm. Da hat er ja viel gekämpft. Die machen das ja so, dass die dann am Sonntag, glaube ich, sogar zwei Kämpfe am Tag haben, einen im Nachmittagsprogramm und einen im Abendprogramm. Also das soll dann schon was heißen. Ja. Ja, das ist ärgerlich, aber ist halt so. Match war nicht wirklich schön. Das ist eindeutig gewonnen. Ich ja, Match war nicht wirklich schön. Es fiel daneben gegangen. Es fehlte auch irgendwie so rote Faden, irgendwas, was durch das Match geführt hat. Wie viel hast du gegeben? 1,5 Sterne. Ich habe 2 Einfälle gegeben. Die Matches, diese Matches gegen Chavo Guerrero, die sind auch bei den Hausshows gelaufen. Also die haben sie im Prinzip vorgetestet und die sollen auch bei den Hausshows haben, statt zum Beispiel auf eine Fehde mit Daniel Bryan. Mit dem hat er ja ein sehr gutes Match bei SmackDown gehabt. Ja. Also das ist schon ärgerlich. Ja, Chavo Guerrero ist nicht wirklich der beste Wrestler, muss man sagen. Der wird zwar, also es gibt viele Leute, die sagen immer, Chavo Guerrero, ach, der hat so viele gute Matches gehabt und so früher, aber es ist eigentlich nicht wirklich so. Er hatte immer nur gute Matches, denn er hat zum Beispiel bei WCW die Fehde gegen Eddie hatte. Mhm. Und das lag dann eher an Eddie als an Chavo. Ja, ja, aber er sehr, also Chavo selber ist nicht wirklich was. Wenn er die Fehde gegen Rey Mysterio hatte und das lag dann eher an Rey Mysterio als an Chavo. Ja, ja, genau. Naja, das Match ging 7 Minuten 23 und es kam mir recht lange vor. Zu lange. Ja. Backstage stehen World Champion Randy Orton und Christian zu einem Interview bereit. Was hast du dem Match gegeben? Sag mal. Hä? Was denn? Was hast du dem Match für eine Sternewertung gegeben? 2,5 Sterne. Ah, okay. Backstage stehen World Champion Randy Orton und Christian zu einem Interview bereit. Christian macht klar, dass er heute das Gold erneut gewinnen wird. Randy Orton meint, dass er Christian schon einmal besiegen konnte und dies, worauf Christian meint, dass dies nicht passieren wird. Alberto Del Rio kommt zum Ring, er spricht wie immer über sein Schicksal, anschließend beleidigt er das Publikum und kommt dann auch auf John Cena und The Miz zu sprechen. Egal wer von beiden, aber das Schicksal kann man nicht aufhalten und er wird bald WWE-Champion sein. Würde er heute im I Quit Match stehen, so wäre er in der Lage dazu, seinen Cross-Armbreaker zu zeigen und damit das Match zu gewinnen. Plötzlich kommen die Tag Team Champions Kane und The Big Show zum Ring. Sollte Del Rio jetzt den Ring nicht verlassen, so wird er genauso enden wie McGillicuddy und Otunga. Und er verlässt den Ring. So. Das ist also der kurze Auftritt von Alberto Del Rio. Um den auch wenigstens ist er mal kurz aufgetaucht. Ja, um den auch noch irgendwie in diesen Pay-Per-View einzubauen. Ich fand das nicht so gut, dass er von Big Sean Kane verjagt worden ist, weil er ja jetzt den nächsten Programm im Main Event hat, aber gut. Ja, das wirkte ein bisschen ärmlich, aber. Ja. So, dann kommt das Tag Team Championship Match. Kane und The Big Show, Champions und weiteren Champions, besiegen The New Nexus, also CM Punk und Mason Ryan, durch einen Double Choke Slam gegen Mason Ryan. 9 Minuten 6. Thomas, deine Meinung zu diesem Match? Ja, ziemlich lang für so ein Tag Team Match. Also ich habe im Prinzip habe ich gedacht, es wird schlimmer. Also ich fand, das war okay. Das war kein besonders herausragendes Match, aber ich würde dem trotzdem sozusagen über die Gut-Match-Marke von 2 Sternen bewerten. Also ich habe ihm 2,25 Sterne gegeben. Und ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte doch gedacht, dass CM Punk und Mason nur einen den Titel bekommen. Ja. Ja, ich glaube, das haben wir auch getippt gehabt. Ja, das haben wir beide getippt. Ja, so ein Match hat mich auch wieder... Aber Big Show und Kane haben gewonnen. Ich kann mich allerdings ehrlich gesagt nicht mehr... Ich glaube sogar, dass wurde CM Punk oder Mason Ryan gepinnt. Via Double Show Slam gegen Mason Ryan. Okay, dann wurde Mason Ryan gepinnt. Dann ist wahrscheinlich der Push von Mason Ryan, bevor er richtig angefangen hat, zum Glück schon wieder zu Ende. Da gehe ich mal nicht von aus. Da würde ich mal ganz stark dementieren. Und zum Glück. Match hat mich auch wieder gut unterhalten. War gutes Tag Team Match. Also dafür, dass da jetzt Leute wie Mason Ryan, Big Show und Kane drin waren, die haben sich alle gut angestrengt. Und gute Leistung. 2,75 Sterne von mir. Ja, ich habe dann 2,14 gegeben. Ja, habe ich wohl gehört. Das Divas Tag Team, Divas Championship Match steht an der Reihe als nächstes. Brie Bella muss ihren Titel verteidigen gegen Kelly Kelly. Nikki Bella steht natürlich auch wieder am Ring und Brie Bella besiegt Kelly Kelly via Twin Magic. Also die beiden tauschen sich wieder hin und her und aus. Und dann gibt es den X-Factor, was auch immer das für ein Move ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an das Match nicht erinnern. Ich habe das ausgeblendet, weil das so furchtbar war. 3 Minuten 46 und ich fand es nicht schrecklich. Es war natürlich kein super tolles Match, aber es war nicht ganz schrecklich. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was du für eine Wertung gegeben hast. Ich habe 1,25 Sterne gegeben. Ach so, dann ist es aber schon kein gutes Match gewesen. Ich habe dem 1 Stern gegeben. Nee, es war jetzt nicht... Ich habe ja nicht gesagt, dass es wirklich gut war. Ich habe ja nicht gesagt, dass es wirklich gut war. Ich habe nur gesagt, es war auch nicht schrecklich. So, Karma kam an dieser Stelle nicht mehr. Nee, dann müssen wir mal ein kurzes News-Segment einlegen, ne? Karma ist wohl schwanger. Oh, interessant. Und es sieht wohl tatsächlich so aus, als wenn sie ja dann über 9 Monate Pause hat. Und das ist das, was normalerweise bei den Dieben nicht so gern gesehen wird. Da gab es ja mal die Sache mit Dawn Marie, die war ja auch schwanger und die ist ja dann hinterher gefeuert worden. Bei Karma wird man sich das offensichtlich nicht trauen, auch weil die Linda McMahon ja eventuell Nee, das kommt auf jeden Fall. Dadurch erklärt sich wohl auch, dass sie bei Raw diesen Zusammenbruch da im Ring hatte. Es kann sein, dass man das jetzt, dass sie jetzt, obwohl sie dann im Prinzip 9 Monate weg vom Fenster ist, dass sie trotzdem irgendwie eine Storyline bekommt, die dann erklärt, warum sie jetzt nicht da ist und nicht kämpft. Da muss man nochmal abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, kommt an der Stelle auf jeden Fall ein bisschen blöd natürlich mit der Story. Vielleicht nimmt man ja noch irgendwelche Backstage-Segmente oder sowas auf, die man dann über die Wochen hinweg zeigt. Man weiß es nicht. Also ich sag mal so, sie kann ja bis wenige Wochen vor der Geburt könnte sie ja schon in einer sprechenden Rolle auftauchen. Und wenn man ihr ein vernünftiges Outfit gibt, kann man ja vielleicht sie sogar noch, dass sie irgendwie noch gewachsen ist, oder sie machen das mit den Sprechrollen so, dass sie die halt nur so auf Kopfhörer zeigen. Das könnte man schon machen. Ja, man kann ja auch jetzt vorher noch ein paar Segmente aufzeichnen, die man dann die Wochen und Monate über immer wieder zeigt in Abständen. Genau. Aber die Leute da in Seattle, die waren ziemlich enttäuscht, dass sie nicht aufgetaucht ist. Ja, die hätte ich auch gerne gesehen eigentlich. So als Zuschauer natürlich, wenn ich da gewesen wäre. Ja. World Heavyweight Championship Match steht als nächstes an der Reihe. Randy Orton gegen Christian, und Randy Orton kann Christian wieder einmal besiegen, wieder durch einen überraschenden RKO. Der kam wirklich überraschend, hatte ich auch wieder nicht mit gerechnet an dieser Stelle. Ich glaube, Christian wollte den Killswitch zeigen. Und Randy Orton hat das irgendwie durch den RKO gekontert. Thomas, einmal zu dem Match. Deine Thoughts and more. Also das war das beste Match des Abends. Sehe ich auch so. Es ging, soweit ich das mir richtig notiert habe, 16 Minuten und 49 Sekunden. Ja, ich habe hier 16 Minuten 52 stehen. Ja, also ungefähr. Was besonders interessant und besonders gut gelungen war, ist, dass sie teilweise von dem Match, was sie davor hatten, dem Titelkampf bei, ich weiß gar nicht, wie der Pay-Per-View davor hieß, war das Extreme Rules? War Extreme Rules. Dass sie teilweise das so ein paar Segmente aus dem Match davor wieder aufgegriffen haben. Also ich fand das zum Beispiel gut, als Christian dann mal in der Ecke auf der Ringecke stand und dann quasi zurückgesprungen wollte und Randy Orton sich schon zum RKO fertig gemacht hat. Das war sehr, sehr gut. Und auch im letzten Moment gestoppt hat, das nur angedeutet hat, weil das war ja das Finish von dem Match, von dem Pay-Per-View davor. Mhm. Es war ein hervorragendes Match und hat von mir 4 Sterne bekommen. Ja, fand ich auch sehr gut. Also die Szene vor allem war auch sehr schön. Orton hat gewonnen und mir war ja eigentlich klar, dass Randy Orton gewinnt. Oder? War mir das klar? Aber irgendwie dachte ich schon, naja, die Chancen für Christian sind wahrscheinlich eher nicht so gut. Ja, wir haben beide auf Randy Orton getippt. Nee, also ich fand Match auch sehr gut. Also die Szene, die du gerade genannt hast, ist natürlich auch sehr gut gewesen. Vor allem zum Schluss hin wurde es sehr spannend. Anfangs dachte ich noch, mir fehlt da so ein bisschen der rote Faden im Match, aber das fand ich dann später auch sehr gut, dieses Hin und Her und so. Das Problem ist ja auch, es waren ja jetzt beides Faces, da kann man ja dieses Normale, was man so in so einem Match abspult, der Heel dominiert die längste Zeit, dann kommt der Face am Ende zurück, das kann man ja da nicht zeigen, davon her gab es ein Hin und Her, das war sehr gut gelöst. Und ja, auch ein sehr schönes Match. Ich war anfangs auch leicht enttäuscht, aber insgesamt muss ich sagen, sehr gutes Match. Match of the Night, 3 Sterne. Ja, also ich habe dem sogar 4 Sterne gegeben. Ja. Mir fällt gerade noch was ein. Weil ich das hier notiert hatte und ich das jetzt gerade sehe. Ist dir aufgefallen, dass CM Punk am linken Arm auf dieser Binde, die er immer oben hat, Macho draufstehen hatte? Ja, das war das Tribut am Macho Man. Mhm. Und was auch aufgefallen ist, wie war denn das? Ich glaube, Wade Barrett hat in seinem Match einmal den typischen Elbow von Macho Man gezeigt. Ja. In die Ringecke, also aus diesem Turnbuckle. Von dem Turnbuckle, von der Ringecke aus. Und bei Wade Barrett ist mir das nicht so aufgefallen. Das habe ich erst gesehen, nachdem ich das im Podcast gehört habe. Bei CM Punk ist mir das sofort aufgefallen, das hat er zusätzlich auch gemacht, weil er hat dann auch so typisch, wenn er auf dieser Ringseite steht, diese beiden Finger in die Luft, diese Geste, die Macho Man dabei gemacht hat, hat er auch gemacht. Und bei Raw hat er ja auch die Macho Man Hose angehabt. Nur stand da dann hinten nicht Macho Man drauf, sondern CM Punk, aber gefahren. Achso, Weil, das sollte diese nette pinke Hose. Ich dachte schon, was ist da denn jetzt, wenn es hier im Punk gefahren, sich da jetzt so eine pinke Hose anzuziehen, aber okay. das ist die Macho Man Hose in der Farbe mit den Sternen, die ist genau wie bei Macho Man, nur dass hinten bei Macho Man halt Macho Man drauf stand und nicht CM Punk. So, nach dem Match hilft Randy Orton Christian hoch, doch Christian schubst Randy weg. Christian will den Ring verlassen, kehrt aber wieder zurück und es gibt ein Handshake und eine kurze Umarmung. Christian verlässt nun endgültig den Ring und Randy Orton lässt sich im Ring feiern. Michael Cole kommt zum Ring und meint, dass er heute wegen einer Entzündung am Fuß nicht antreten kann. Der Referee liest sich das Attest durch, zerreißt es und das Match beginnt. Kiss My Foot Match. Wenn Jerry Lawler verliert, muss er seinen Hall of Fame-Ring Michael Cole geben und eine Rede bei dessen Hall of Fame-Einführung halten. Ja, Jerry the King Lawler kann Sir Michael Cole via Diving Fist Drop besiegen. Nach 2 Minuten 58. Glücklicherweise wurde es kurz gehalten. Ich habe einen Stern gegeben, so als Verweis darauf, dass ich sehr glücklich bin, dass es jetzt vorbei ist. Muss mal gerade gucken, ja, was ich, weil ich gerade hier am Räumen bin, ich den dann gegeben habe. Ich habe auch einen Stern gegeben. Oh. Ich fand aber trotzdem das Segment, weil danach kam ja noch Ja, eins. das besprechen wir jetzt. Das Segment war genau so gemacht, wie sie es eigentlich schon bei WrestleMania hätten machen sollen. Nach dem Match guckt Jerry Lawler Richtung Entrance Stage. Eve Torres ist auf dem Weg zum Ring und darf sich auch an Michael Cole rächen. Es folgt der Moonsault von der Ecke. Anschließend kommt noch Jim Ross zum Ring und schüttet seine Barbecue-Soße über Michael Cole. Die Versuchung war wahrscheinlich groß, das auch ins Auge zu schmieren. Er hat es dann allerdings da drüber und da drunter gemacht und Michael Cole war das Segment über wohl auch ziemlich bedacht, das nicht in die Augen zu bekommen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm. Nö. Als Jerry Lawler ihnen den Fuß in den Mund stecken will, flüchtet Michael Cole. Cole meint, dass alle Verlierer seien und er sich weigert, den Fuß von Lawler zu küssen. Plötzlich kommt Bret The Hitman Hart in die Halle, schleudert Cole zurück in den Ring und setzt zum Sharpshooter an. Dazu drückt Lawler ihm noch den Fuß in den Mund. Ja, voller Barbecue-Soße. Ja, und das Bild, das haben wir da auch noch mal ein paar Mal gesehen. Ja, hast du alles erzählt? Eve Torres hast du erzählt, Jim Ross hast du erzählt und Bret Hart hast du erzählt. Dann hast du alles erzählt. Korrekt. Ja, das so hätte das gleich bei WrestleMania laufen sollen. So muss ein Segment aussehen und die Storyline ist zu Ende. Das hat man ja dann bei Raw gesehen. Ja, da kommen wir dann ja noch zu. So, hoch, jetzt habe ich hier was falsch gemacht. So, da ist es wieder. Och, ja. Das WWE Championship Match, der Main Event, das I Quit Match, da haben wir doch alle so lange drauf gewartet. Und dann so eine Katastrophe. Ja, teilweise. Ei, der Witz, da war das furchtbar. Teilweise, ein Großteil des Matches fand ich sehr gut und dann wurde es schrecklich. Was ist da denn jetzt passiert? Ist Oma gerade reingekommen? Nee, warum? Ich habe irgendwas gerade klopfen gehört. Ich dachte, da wäre jemand reingekommen und hätte dich mit Sachen verpflegt. Ich höre schon wieder klopfen. Ja, das bin ich. Ich klopfe hier mal so ein bisschen auf dem Stuhl rum. So, ja, das Match, das Match, das Match. The Miz hat warte, jetzt muss ich auch noch rechnen. Ein Fünftel des Matches dominiert, würde ich mal behaupten. Ein Viertel, ein Fünftel des Matches dominiert. Da gab es dann Schläge mit so einem Kendo-Stick. Ein Fünftel? Ein Fünftel, ein Viertel so ungefähr des Matches, ja. Hier ist schon klar, dass das quasi bei einem 20- oder 25-Minuten-Match, dass dann ein Fünftel heißt, er hat 5 Minuten dominiert. Ach ja, stimmt. Ja, okay. Hat, du willst vielleicht sagen, er hat 4 Fünftel dominiert. Ja, genau. Ja. Ups. Ja, es gab dann Schläge mit so einem Kendo-Stick, mit einem Gürtel, ziemlich harte Schläge, die auch ziemlich wehgetan haben, denke ich mal. Das ist auch übrigens sehr interessant, als Cena da dann, Miz hat ja erstmal Alex Riley mit reingeholt, also es gab da mehr oder weniger ein Two-on-One-Handicap-Match, auch wenn The Miz das dann später bei Raw dementiert hat. Auf jeden Fall hat Alex Riley dann Cena da so an den Seilen festgehalten, sodass The Miz draußen da mit dem Kendo-Stick ordentlich auf Cena reinschlagen konnte und es gab da dann noch einige, also man konnte das noch gut sehen auf dem Bauch, wo der Kendo-Stick dann aufkam. Also ich denke, das hat durchaus etwas wehgetan. Und ich finde es sehr interessant, dass die WWE keine Probleme hat, unter dieser PG-Ausrichtung einen Cena zu zeigen, der anscheinend in extremsten Schmerzen, unter extremsten Schmerzen leidet und dann von diesem Kendo-Stick total K.O. geschlagen wird. Und dann später noch von dem Gürtel, was ja auch wirklich ziemlich laut knallte der ganze Zeit und man sah das dann ja auf dem Rücken auch noch. Also das ist anscheinend nie, kein Problem, aber wenn es kleinste Mengen von Blut gibt, dann muss direkt wieder ein Referee mit einem Handtuch kommen und das wegwischen. Das finde ich schon recht Das ist ein bisschen bedenklich. albern, muss man sagen. Ja, also ich meine, als Cena da mit dem Candlestick fertig geschlagen, da K.O. geschlagen wurde, mehr oder weniger, und da anscheinend unter ziemlichen Schmerzen litt, also das fand ich schon schlimmer als jetzt irgendwelche Mengen Blut. Ja, Blut sieht immer gefährlicher aus, deshalb vielleicht. Ja, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, da kam auch noch dieser Kameraarm, also da dieser Kameraarm wieder an der vorne, wahrscheinlich wieder der gleiche. Da wurde dann Cena so drüber gelegt und dann halt mit dem Gürtel fertig ja, geschlagen da. Also die Zeit, in der Miz dominiert hat, die fand ich sehr, sehr gut. Das war aber mehr so ein Psychospiel. Das war jetzt nicht wirklich Matchverlauf. Miz hat da auf Cena eingeredet und meinte, ich mach das und das und es wäre schlau von dir jetzt aufzugeben und so weiter. Also mir ist es da genauso gegangen wie dem Publikum in der Halle. Nämlich, dass vor allen Dingen, weil dann Mist die ganze Zeit aufgehört hat zu schlagen und dann die ganze Zeit so ganz langsam, und ich nehme jetzt diesen Gürtel und peitsche dich damit aus, erzählt hat. Da gab es wohl auch viele in der Halle. Da war ja der Brian Alvarez, war ja mit ein paar Kumpels live da und hat dann so ein bisschen erzählt, wie das so in den einzelnen Segmenten da in der Halle war. Da waren wohl etliche, die dann tatsächlich so boring, boring gerufen hat, was man nicht hören konnte, interessanterweise. Aber das hat wohl ziemlich viele Leute ziemlich genervt. Nee, ich fand das eigentlich ganz gut. Schlimm wurde es dann für mich Also ich als. war langweilig. Nee, ich fand's gut, das Match. Insgesamt. Also, schlimm wurde es dann, als Cena wieder ja, zurück an die Macht kam und Alex Riley direkt mal ein Feud durch das Kommentatorenpult verpasst hat und das dann weiterging. Letztlich, nee, wobei es gab vorher ja noch diese Szene, als John Cena da in dieser Absperrung mit dem Kopf hing. Und The Miz und Alex Riley da dann am Rumwerkeln waren und kam dann auf einmal dieses I Quit von John Cena, was allerdings ein Tonband war, Tonband abgespielt wurde von einem Handy, von Alex Rileys Handy, Hat was ein da dann Handy mit ja. eingebautem Tonband. Ja. Also ich habe ja mal am Handy so einen MP3-Player, aber der hat sicherlich noch ein Tonband und hat Glück gehabt, dass er keinen Bandsalat hatte. Ja. Nee, das wurde dann abgespielt von dem Handy, angeblich, natürlich. Von dem Tonband im Ja, Handy. ja, ja, ja. Und Hast du gerade Alex erzählt? Riley war natürlich wieder so schlau und hat das Handy da liegen lassen, dass der Referee das wieder gemerkt hat. Hat sich das dann erstmal angehört, hat es nochmal ganz dolle ins Mikro gehalten. Das klang auch sehr nach Handy, muss man sagen. Und ja, dementsprechend wurde das Match dann neu gestartet. An der Stelle waren wir bei 24 Minuten 44 und im Titelwechsel. Titelwechsel, Miss wieder Champion, jetzt wurde das neu gestartet. Und natürlich kann John Cena gewinnen. Dann gibt es diesen FU gegen Alex Riley durch das Kommentatorenpult. The Miz wird fertig gemacht, wird ganz vorne an der Entrance Stage in den STF genommen und ohne da irgendwie jetzt noch großartig zu warten, sagt er direkt: I quit. Und da dachte Also, ich, The Miz hat man mal so richtig fertig gemacht noch. ja, und da dachte ich, dann hätte man das kein I quit Match. Hätte wir werden. Ja, es macht keinen Sinn, irgendwie beim I quit Match in einem Submission-Move direkt aufzugeben, dann hätte man das auch einfach irgendwie ein Submission-Match machen können. Ja, weil Miz sah jetzt schon aus wie ein Weichling, ne? Er hat ja Ja, das macht auch sofort irgendwie gar keinen Sinn aufgegeben. beim I-Quit-Match, da muss man irgendwie aufgeben, während man irgendwie mit dem Stahlrohr ja, bedroht wird oder irgendwie sowas, aber nicht in Submission-Move. Vor allem nicht eine Sekunde, nachdem der gerade reingemacht wurde und nachdem man vorher 20 Minuten lang dominiert hat. Also ich bin mir auch nicht sicher. Also man hat ja dann versucht, bei Raw The Miz wieder so ein bisschen aufzubauen, aber man hat ihn damit jetzt, finde ich, ziemlich geschädigt. Ja, so extrem finde ich das jetzt nicht, aber ich fand das ziemlich Mist, was da. Also die Entscheidung am Ende. Alles vorher fand ich ganz in Ordnung. Der Zusatz ging jetzt nochmal 1,5 Minuten. Thomas, deine Meinung zu dem Match und deine Wertung? Also ich fand es furchtbar. Fand es furchtbar langweilig und nervig und ich fand es auch ziemlich blöd, schon wie es anfing, dass sie anfing, ja, ist ja ein I-Quit-Match und da gibt es keine Regeln und deshalb kämpft Alex Riley mal gleich mit auf meiner Seite. Kam natürlich dann keiner irgendwie aus dem Locker-Room, um irgendwie sozusagen bei John Cena mitzukämpfen, weil das dachte ich auch. Es ist interessanterweise. Die können ja alle nicht ausstehen. Interessanterweise ist es so, John Cena scheint sehr, sehr viele Freunde zu haben. Allerdings, wenn es dann um ein Match geht, wo er in Unterzahl ist, da kommt nie jemand. Wirklich niemals. Ja, früher kam wohl immer mal Mark Henry, aber der ist ja jetzt auch auf der Heel-Seite. Genau. Also ich fand das ganze Match furchtbar langweilig und nervig und unlogisch. Ich habe dem anderthalb Sterne gegeben. Ich habe dann drei ein Viertel gegeben. Ich fand das, dieses psychologische mit The Miz, das fand ich ganz schön. Das war mal eine Abwechslung. Das sieht ja, man ja jetzt nicht so oft. Ich war halt mal anderer Meinung, ne? Also ich fand, das war seit Jahren fast der schlechteste Pay-Per-View-Main-Event. Nee, also das finde ich eindeutig nicht. Da gibt es viel Schlimmeres. Ich kann mich an nichts Schlimmeres erinnern. Außer vielleicht bei December to December. Ach so, gehen wir so weit zurück? Ja, da gibt es wirklich massig Schlimmeres. Kann ich leider nicht sagen. Ich erinnere mich da an einen, ich glaube, das war bei One Night Stand oder bei Extreme Rules, an dem Main Event zwischen John Cena und Great Khali, wo Great Khali von dem Auto erfüht wurde. Schrecklich. Das fand ich sogar noch besser, weil da zumindest dann am Ende dieses eindrucksvolle Segment war. Naja. So, deine Meinung zu Over the Limit? Schlechter Pay-Per-View mit im Wesentlichen nur zwei guten Matches. Also muss ich dem wohl Daumen nach unten geben. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal einem WWE Pay-Per-View Daumen nach unten gegeben habe. Ich gebe dem Pay-Per-View einen Daumen nach oben, denn ich wurde überraschenderweise recht gut unterhalten. Ich meine, ich habe nicht viel erwartet, aber insgesamt fand ich das alles ganz unterhaltsam. Es gab jetzt natürlich das mit Sin Cara und Chavo Guerrero, da gab es viele Fehler in dem Match, aber letztlich unterhalten hat es mich trotzdem. Also davon her, Daumen nach oben kann man durchaus mal reingucken. Also ich meine, ist jetzt natürlich teuer auch so ein Pay-Per-View. Kann man natürlich auch gerne überspringen, ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber kann man auch durchaus mal reingucken. Ja, wir hatten zwei. Ich gehe davon aus, dass ich überragend gewonnen habe. Wir hatten zwei Tippunterschiede und diese zwei Tippunterschiede hast du beide für dich beansprucht. Das heißt, du hast gewonnen 7-5. Das heißt. ja, das heißt allerdings auch, dass wir bei, ich glaube, 8 oder 9 Matches recht gut getippt haben. Also natürlich vor allem du, aber ich natürlich auch nicht schlecht. Also. Vor allen Dingen ich. Wer hat vor allen Dingen gut getippt? Ja, du, ne? Wer hat vor allen Dingen gut getippt? Ja, wir beide haben verhältnismäßig recht gut getippt. Und wer hat am besten getippt? Ja, du. Ja, das ist gut. Das wollte ich nur noch mal hören. Ja, okay. So, dann können wir weitermachen in der Sendung. Damit wir heute noch mal fertig werden, sonst sagt Oma irgendwann, sie kann so viel Strom fürs Telefon nicht bezahlen. Ach was. Nee, das Telefon ist ja bei Oma den ganzen Tag in dem Aufladegerät, also das soll mal nicht das Problem sein. Raw vom 23.05.2011 aus dem Rose Garden in Portland, Oregon. Noch vor dem WWE-Intro ist ein Bild von Macho Man Randy Savage zu sehen mit dem Schriftzug In Memory of Macho Man Randy Savage. Nach dem Opening-Video folgt das Feuerwerk und die Kommentatoren begrüßen zur ersten Raw-Ausgabe nach Over the Limit. In Ring-Promo. Jerry Lawler erwähnte, wie er Michael Cole bei Over the Limit besiegte. Danach kündigte er Bret Lidman Hart an. Bret Harts Promo wurde von R-Truth unterbrochen. R-Truth beklagte sich, schließlich erhielt er noch kein WWE-Titelmatch. Truth erinnerte daran, bereits John Morrison und Rey Mysterio abgefertigt zu haben. Womöglich müsse er nun wohl eine Legende ausschalten, um den nötigen Respekt zu erhalten. R-Truth wollte den Ring verlassen, allerdings betrat John Cena die Halle und forderte R-Truth auf, erneut in den Ring zu steigen. Nach einem verbalen Wortgefecht meldete sich der anonyme General Manager. Josh Matthews las die Mitteilung vor, laut dem GM müsse Truth mehr tun, um ein Titelmatch zu halten. Und so wird Truth später mit CM Punk in einem Tag Team Match auf Rey Mysterio und John Cena treffen. Bret Hart wird in dieser Auseinandersetzung als Special Guest Referee fungieren. Ja, das war so ein bisschen wie früher bei SmackDown, wie üblicherweise jetzt bei SmackDown, ne? Nee, fand ich gar nicht. Ich fand das recht gut, wie man von dem Match mit Jerry Lawler dann überkam zu dem Main Event, dass R-Truth wieder ein bisschen Respekt haben wollte und dass man da dann so ein Tag Team Match festsetzt, wo so ein paar Fäden drin vereint sind, so zwei Fäden, das finde ich eigentlich total in Ordnung. Also ja, aber so ein bisschen wie bei SmackDown, weil da auch, wie gesagt, fürs Main Event Tag Team, das ist ja meistens bei SmackDown das Prinzip. Ja, das macht aber ja nichts, wenn es denn zumindest Sinn ergibt. Nö, ich sag ja auch nicht, dass das macht, aber ein bisschen halt das Prinzip wie bei SmackDown. Nö, finde ich nicht. Dass es dadurch schlecht ist. Nö, finde ich eigentlich gar nicht. Bei SmackDown ist es immer so, da ist einfach irgendwelche mehr oder weniger beliebigen Leute. Hier hat das ja auf jeden Fall mehr oder weniger Sinn gemacht. Na gut. Backstage, Big Show und Kane unterhalten sich, bis beide plötzlich von Ricardo Rodriguez unterbrochen und auf Spanisch beschimpft werden, denn Big Show sitzt da auf diesem teuren Auto von Alberto Del Rio. Big Show schubste. Aber auch nicht. Das finde ich auch eine Frechheit. Ja. Big Show schubste Rodriguez daraufhin einfach zu Boden. Alberto Del Rio kam hinzu, zeigte sich sehr verärgert und beschimpfte die beiden Tag Team Champions. Kane und Big Show gingen dann einfach davon. CM Punk sitzt bei den Kommentatoren, während Mason Ryan daneben steht. Ein paar Worte zu den Kommentaren von CM Punk am Kommentatorenpult von dir, Thomas? Ich kann mich ehrlich, CM Punk ist ja eigentlich immer gut. Ich kann mich jetzt innerlich an keine besonderen machen. CM Punk meinte noch zu Josh Matthews, wer ihn denn erlaubt hätte, ihnen irgendwas zu fragen. Und CM Punk hat dann ganze Match über keinerlei Fragen beantwortet. Genau, also das hat immer gesagt, ach, die schaffen das noch, gar kein Problem, ich glaube an die und so weiter. Genau, das war sehr, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, dass Josh Matthews, der scheint sowieso im Moment ein paar Probleme zu haben, dass der ziemlich angegangen worden ist. Was hat der denn für Probleme? Ich hatte den Eindruck vom Smackdown-Kommentar, dass er da auch ziemlich von Michael Cole fertig gemacht worden ist und dass Booker auch eher sich so ein bisschen auf die Seite von Michael Cole geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob da hinter den Kulissen irgendwie Probleme für ihn sind und deshalb jetzt erstmal alle sicherheitshalber so ein bisschen negativ ihm gegenüber sind. Ich hoffe nicht, weil ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ich auch. Ich glaube da so nicht. Ich glaube, Josh Matthews ist niemand, mit dem er Probleme hat. Ich glaube, das ist so ein ganz einfacher Typ. Ja, Vince McMahon ist da ja manchmal ein bisschen seltsam, ne? Der ist immer so berechenbar, deshalb weiß man das nicht. Naja. So, Tag Team Championship Match gab's dann und Michael McGillicuddy und David Otunga von The New Nexus besiegten Big Show und Kane via Double DDT gegen Big Show. Zuvor bekam Big Show einen Kick von CM Punk verpasst, als der Referee abgelenkt war und CM Punk hatte auch sehr interessante Stiefel an. Hatten die auch irgendwas mit dem Macho Man zu tun? Er hatte grundsätzlich das gesamte Outfit vom Macho Man an. Die Stiefel gehörten dazu. Okay. Das Seltsame war natürlich, also viele haben das nicht erkannt, muss man einfach sagen, weil die jüngeren Zuschauer haben halt so dieses Phase von Macho Man ja nicht wirklich miterlebt. Das war ja dann im Prinzip meine Kindheit und Jugend. Und im Publikum sind ja jetzt viele, die dann eher jünger sind. So auch dein Alter und noch jünger. Und viele von denen haben das wahrscheinlich gar nicht erkannt. Und ist natürlich auch ein bisschen komisch, dass der Heel oder dass ein Heel so diesen Tribut zollt, weil man den ja eigentlich nicht bejubelt. Ne, ist richtig, wobei CM Punk da halt auch so irgendwie die richtige Person für ist. Es passt schon. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ob er das jetzt gesagt bekommen hat, dass er das macht, oder ob er selber danach gefragt hat. Das könnte ich denke, er hat da selber nachgefragt. Ich könnte mir das gut vorstellen. CM Punk ist da so die richtige Person für, die danach fragen würde. Ja, also bei CM Punk merkt man ganz klar, dass er selber ein riesen Wrestling-Fan ist und dass es nicht einfach nur so sein Beruf ist, sondern dass er das wirklich mit großer Begeisterung macht. Er ist ja auch jemand, der, wenn zum Beispiel WrestleMania ist, an dem WrestleMania-Wochenende, ist er ja auch einer von den Leuten, der wirklich zu diesen ganzen Ring of Honor-Shows geht und sich dann auch jede Menge Wrestling anguckt und dem das auch relativ egal ist, ob er dann dafür Ärger bekommt oder nicht. Mhm. So, auf jeden Fall Sieger und neue Tag-Team-Champions Michael McGillicuddy und David Otunga. Und CM Punk hat sich dann ganz schnell die Tag-Team-Teile geschnappt und die sind dann alle schnell von der Rampe verschwunden. Ja, hat mich überrascht, dass ausgerechnet die beiden. Also ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass aus Nexus Mason Ryan und er die Titel bekommen, aber gut. Ich finde das gut, dann haben die... Vielleicht schafft man es ja mal wieder bei Nexus ein bisschen mehr sozusagen Begeisterung reinzubringen. Also von daher finde ich das als Entscheidung okay. Ich finde das auch sehr gut. Also man hat hier Otunga und McGillicuddy jetzt Tag Team Champion, sonst könnte man Mason Ryan mal den Intercontinental Titel geben. Und CM Punk den Heavyweight. Ja, genau. Das wäre sehr schön. So wie damals bei Evolution, alle Titel in einer Fraktion. Ja, das würde ich mir wünschen. Vor allem CM Punk, der hat das total verdient und alle anderen finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja. CM Punk wertet das natürlich auch sehr, sehr auf, aber es ist eine sehr, sehr gute Gruppierung. Finde ich. Ja, also ich finde CM Punk und McGillicuddy finde ich sehr gut. Mason Ryan finde ich als Bodyguard okay, muss für mich aber nicht in irgendwelchen großen Matches stehen. Und David Otunga finde ich überflüssig. Das wär mir, da wäre es mir lieber gewesen, wenn Justin Gabriel dabei geblieben wäre und den hätten sie rausschmeißen können und den Uthang da. Der nervt mich ziemlich. Finde ich schlecht. Ja, ich finde eigentlich CM Punk und Mason Ryan am besten. Also Mason Ryan macht für mich nichts als Wrestler. Also von daher, wenn er im Hintergrund als Bodyguard steht und einfach nur so seine Muskeln zeigt, ist das okay, aber im Match will ich den nicht sehen. Okay. Scott Stanford interviewte backstage Big Show und Kane, bis Alberto Del Rio ins Bild kam und Big Show eine Ohrfeige verpasste. Show lief Del Rio hinterher und ja, die Kamera schwankte dann ein bisschen. Es gab da so ein bisschen technische Schwierigkeiten und interessanterweise auch mit Ton unterlegt. Und ja, Big Show wurde plötzlich von einem Wagen, in welchem Ricardo Rodriguez saß, angefahren. Mehr oder weniger überfahren. Show hielt sich sein Bein, während Kane um Hilfe bat und Ricardo Rodriguez ist dann mehr oder weniger schnell ausgestiegen und mit Alberto Del Rio geflüchtet. Ja, nach der Werbeunterbrechung, mehrere Sanitäter kümmern sich um Big Show, allerdings verzichtete er auf Hilfe. Big Show gelang es von selbst, auf die Beine zu kommen, beziehungsweise er fiel immer wieder hin. Das fand ich aber super. Das ist unglaublich, wie Big Show das gespielt hat. Ja, Big Show war sehr gut in dem Segment, muss ich auch sagen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wieder so ein Moment, den muss man sich angucken. Teilweise wirkt er schon wieder fast komisch, aber in einem sehr, sehr positiven. Fand ich nicht. Also in einem sehr, sehr positiven Sinne. War super. Ja, aber man kann sich das durchaus vorstellen. Man sollte es sich angucken. Angucken wäre noch besser, aber vorstellen kann man sich das theoretisch auch. Jack Swagger besiegte Evan Bourne via Gutwrench Powerbomb. Nach dem Match Swagger feierte, bis er plötzlich einen Kick von Evan Bourne einstecken musste. Gerade als er da dieses hin und her rennt im Ring machte. Und da gab es halt den Kick von Evan Bourne. Hatte ich echt nicht mit gerechnet. Das kam überraschend. Ja, das ist eigentlich auch eher eine Aktion, die nicht viel macht, ne? Weil so ein bisschen wirkt das ja dann, als wenn man ein schlechter Verlierer wäre. Ja, wurde aber ja bejubelt. Ja, klar. Und Evan Bourne rannte dann schnell aus der Halle. Ja. Backstage. Michael Cole machte sich auf den Weg zum Ring und wurde von WWE-Angestellten ausgelacht. Cole wollte Eve die Hand reichen, die WWE-Diva bat ihm allerdings lächelnd ihren Fuß an. Ja, das fand ich ziemlich gut. Mit dem Fuß, das war clever. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Meine Stimme wird schlechter. Und dabei müssen wir nachher noch durch Tafelnacht durch. Nee. Wir haben ja 3 Wochen Tafelnacht und das Jahr war ja die vorletzte Sendung. So, lass uns mal weitermachen, sonst schaffen wir das ja alles gar nicht mehr. Am Montag ist ja die große Entscheidung, wer der Tafelnacht-Sieger wird. Michael Cole lief zum Kommentatorentisch und entschuldigte sich bei Lawler, Josh, Justin Roberts, dem Zeitnehmer und allen anderen in Portland für das, was er in den letzten Monaten tat. Cole möchte keine Match mehr bestreiten und verzichtet sogar auf seinen Glaskasten. Er möchte lediglich wieder Raw kommentieren. Lawler bedankte sich bei Cole für die Entschuldigung, machte sich dann jedoch über ihn lustig. So präsentierte der King eine Weihnachtskarte, auf der Cole abgebildet war, wie er gerade Lawlers Fuß küsste. Danach überreichte er ihm Pfefferminzbonbons. Cole meinte, dass er es verdient hat und wollte erfahren, ob er nun wieder als Kommentator zurückkehren kann. The Miz kam mit Alex Riley heraus und beklagte sich in einer längeren Promo über Alex Riley. Schließlich sei er der Grund, warum er immer noch nicht den Titel gewinnen konnte. Miz zählte auf, wie oft Riley ihm die Möglichkeit nahm. Miz verlangte vom Raw General Manager ein weiteres Titelmatch, doch es dauerte, bis sich der GM meldete und dann wurde der Wunsch von Miz abgelehnt. Im weiteren Verlauf setzte The Miz die Anschuldigung gegenüber Riley fort. Plötzlich wurde Riley eine Ohrfeige von Miz verpasst, es folgten noch mehr Beschuldigungen und eine weitere Ohrfeige. Riley hatte dann genug und verteidigte sich. Beide lieferten sich ein Brawl, schlussendlich machte sich Riley dann alleine auf den Weg aus der Halle. Ja. Es hat mir interessanterweise recht viel Spaß gemacht, zuzugucken, wie Alex Riley The Miz abgefertigt hat. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt ist er jetzt ein C, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, in welche Richtung das jetzt geht. Ja, es hat den Eindruck und meine Stimme wird immer schlechter. Man merkt das. Ja, ich auch. Und das, obwohl wir gleich noch durch Tafelnacht durch müssen. Nee, durch SmackDown. Tafelnacht schaffen wir nicht mehr. Tafelnacht ist ja die letzte Sendung und es ist ja die Entscheidung jetzt. Ja, das machen wir nächste Woche. Bist du denn aktuell bei Tafelnacht? Nee, bin ich nicht. Wie viele der letzten Folgen hast du denn gesehen? Mir fehlen die letzten 3 Sendungen. So, lass uns mal weitermachen, sonst ist die Stimme wirklich gleich ganz weg. Ja, mach mal weiter. So, echt, Divas Tag Team Match, Melina Maurice, Brie Bella und Nikki Bella, Melina Maurice, Brie und Nikki Bella und Melina gegen Gail Kim, Eve Torres, Kelly Kelly und Beth Phoenix. Das endet im No Contest. Direkt nach den ersten Sekunden kommt Karma rein. Karma machte sich auf den Weg zum Ring. Die Divas schlossen sich zusammen, doch Karma hatte nicht vor, sie zu attackieren. Karma stieg in den Ring, sackte dann zu Boden, fing an zu weinen und sprach mit sich selbst. Ja. Wollte, und dann kam ja eine Werbepause, und das Segment soll in der Werbepause noch wirklich eine ganze Weile länger gegangen sein, und da sollen im Publikum doch etliche dann ziemlich heftig geboot und boring gerufen haben. Und dann hat Karma, wie gesagt, den Ring verlassen, und Grund für dieses Segment war wohl offensichtlich die Schwangerschaft von Karma. Ja, interessant mal zu sehen, wie sie das dann erklären. Ob da dann irgendwie erklärt wird, von wegen, kam aber so traurig über die schlechte Divas Division oder irgendwie sowas, man weiß ja nicht. So, dann haben wir uns die letzte Zeit noch drüber aufgeregt, wie schlecht denn Drew McIntyre momentan dargestellt wird, wenn, beziehungsweise er hatte gar keine Auftritte mehr. Jetzt kam er sogar mit Pyro rein. Und ich dachte schon, da kommt ein großer Push. Und dann hat er gegen Kofi Kingston verloren. Er sah allerdings nicht allzu schlecht aus. Kofi Kingston besiegt Drew McIntyre via SOS. An das Match kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass die hatten ja auch etliche Matches auf SmackDown, als beide noch bei SmackDown waren, und die waren eigentlich immer ziemlich gut. Allerdings haben wir da so langsam auch genug von. Ja, gut, das ist halt so ein Pausenfüller, ne? Ja, die Fehde muss ich aber auf jeden Fall nicht nochmal sehen. Dolph Ziggler und Vicky Guerrero verfolgten Backstage das Match. Die Kommentatoren ließen erneut die Pressekonferenz-Parodie von Barack Obama einspielen. The Nexus feierten ihren Titelgewinn. Backstage. Alberto Del Rio wurde von Scott Stanford interviewt und meinte, dass der Unfall nicht sein Verschulden sei. Del Rio gab Rodriguez die Schuld, Big Show angefahren zu haben, und bezeichnete seinen Ringansager als Idioten. Dann kam das Tributvideo zum verstorbenen Randy Savage. Sehr Das gut. war großartig. Ja, sehr gut gemacht. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr gesehen. Es war großartig. Am Anfang hatte ich den Eindruck, das war so dieses normale Segment, was auch bei der DVD ganz am Anfang ist. Na, die DVD habe ich nicht. Auch so von der Musik her. Und der zweite Teil war sehr großartig. Da haben sie dann von Coldplay dieses Stück The Scientist von dem zweiten Coldplay-Album als Musikhintergrund genommen. Okay, Das das war das. passte sehr, sehr gut. Ja, passte sehr gut. Ich wusste allerdings nicht, was es jetzt genau war, aber okay. Das war von Coldplay The Scientist. Ja, es kam mir bekannt vor. Ja, das war das. Und ja, das war sehr gut. Und die haben sogar in diesem Segment gesagt, dass Randy Savage und Ricky Steamboat bei WrestleMania die Show gestohlen haben mit ihrem Match. Also normalerweise sagt WWE das ja nicht, das sagen uns ja nur die Experten, weil WWE ja sagt, der Main Event ist das Wichtigste und war auch das Wichtigste. Aber in dem Segment haben sie das tatsächlich so gesagt. Ja, ich glaube, das wurde auch schon von Superstars so gesagt. Wurde das nicht auch irgendwann mal offen von Batista Undertaker gesagt, von wem wir stehlen? Ja, die sagen das schon, aber offiziell die Meinung, also Vince McMahon oder dann halt die Kommentatoren in der Sendung, die würden das halt nicht zugeben. Okay. So, der Tag Team Main Event. Alle anderen wissen das ja. Der Tag Team Main Event mit Special Guest Referee Bret The Hitman Hart. John Cena und Rey Mysterio besiegten R-Truth und CM Punk via Springboard Leg Drop von Mysterio gegen Punk. Dabei wurde Punk kurzzeitig von Bret Hart im Sharpshooter gehalten. Deine Meinung zu Raw? Ich kann nicht mehr so viel sprechen. Raw war insgesamt gut. Höhepunkt war für mich das Macho Man Randy Savage Segment. Und ja, ansonsten weiß noch gar nicht so genau, wo das jetzt in Richtung vom Titelkampf her, in welche Richtung das geht, gegen wen John Cena kämpfen wird. Es sieht so aus, als wenn R-Truth auf jeden Fall dabei ist, aber es wird auch für viele Hausshows jetzt im Moment Werbung gemacht für R-Truth gegen John Cena und The Miz, also so ein Triple Threat. Und ich würde an WWE-Stelle The Miz rausnehmen und würde eine Fehde zwischen John Cena und R-Truth jetzt erstmal planen. Ja, mit The Miz ist man jetzt ja eigentlich durch. Ich weiß nicht, was man da jetzt noch an Matches bringen kann, die noch endgültiger sind. Genau, also ich könnte mir ja vorstellen, dass The Miz dann irgendwie eine Fehde gegen Alex Riley hat, so irgendwie auf der Lower Midcard. SmackDown, Aufzeichnung vom 24.05. US-TV, Ausstrahlung 27.05. aus der Spokane Arena in Spokane, Washington. Das wird interessant. interessant, ob du das schaffst mit deiner Stimme. Ja, das frage ich mich gerade auch schon. Wenn nichts mehr kommt, geht's nicht mehr. Ich habe keine Notizen, ich kann da nicht übernehmen. Dann werden wir die Sendung einfach beenden. Ja, dann machen wir einfach aus. Dann klopfe ich gegen das Telefon und dann machen wir vorbei. Genau, dann mache ich nur noch die Verabschiedung. Ja. Und dann werde ich natürlich noch von Tafelnacht berichten, wer die letzten drei sind. Dann mache ich aus. In Ring Promo. Randy Orton kam heraus und wurde bei seiner Rede von Christian unterbrochen. Christian forderte Orton zu einem weiteren Match heraus. Sheamus und Mark Henry kamen ebenfalls in die Halle. Teddy Long ließ sich daraufhin blicken und bezeichnete die Situation als Déjà-vu. Der GM legte für später ein Triple Threat Match zwischen Henry, Sheamus und Christian fest. Der Sieger wird neuer Number One Contender für Orton. Was ich recht lächerlich fand, dass sie am Anfang, dass Long wieder meinte, die Fans entscheiden, wobei das ja irgendwie gar keinen Sinn hatte dann. Das ist richtig. Und du warst auch sicherlich überrascht, dass er kein Tag Team festgelegt hat. Ein bisschen. Aber ja. Das Tag Team gab es ja dafür auch vor. Auf das Triple Threat habe ich mich dann aber auch sehr gefreut. Mhm. Sin Cara besiegt Chavo Guerrero. Diesmal ist diese Aktion am Ende geglückt und die sieht so aus, es wurde DDT gesagt, die sieht so aus am Ende, dass Sin Cara den Gegner irgendwie so ein Crossface hat. Ja, das ist wohl, ich weiß nicht, ich habe ja seine mexikanischen Matches nie gesehen, aber er hatte als Mystico so einen Finisher, der nannte sich La Mystica. Und das war irgendwie so ein spezieller Armbreaker oder so. Und das scheint wohl dieser La Mystica zu sein, aber den werden sie natürlich nicht La Mystica nennen. Aber das ist wohl sein alter Finisher aus Mexiko. Sieht sehr seltsam aus. Würde passen, wenn er den danach doch in den Submission setzt. So sieht er sehr seltsam aus. Ja, das Match war aber auf jeden Fall besser als das vom Pay-Per-View. Ja, es ist weniger schiefgegangen, muss man sagen. Ja. Oder sie haben das, was schiefgegangen ist, rausgeschnitten. Ja, das glaube ich nicht unbedingt. Ja, bei SmackDown wird üblicherweise viel geschnitten. Mhm. Cody Rhodes kam heraus und hatte braune Papiertüten dabei. In seiner Promo sprach er über die hässlichen Fans, bis er von Daniel Bryan unterbrochen wurde und Daniel Bryan besiegte Cody Rhodes via Aufgabe im Labellock. Nach dem Match, Cody attackierte Bryan, führte den Crossroads aus und zog Bryan eine Papiertüte über den Kopf. Ja, dazu muss man sagen, das war ja relativ überraschend, dass Daniel Bryan gewonnen hat. Der kommt aus der Gegend, wo die Veranstaltung stattfand. Aha, okay. Also, deshalb wurde er da auch besonders stark bejubelt, weil er da so ein bisschen der Lokalheld ist. Es folgte die Pressekonferenzparodie mit Barack Obama, ein Video zu Tribute to the Troops, habe ich wohl irgendwie verpasst. In Ringpromo. Nichts. Booker T stieg in den Ring und wollte Michael Cole die Möglichkeit gewähren, sich auch bei den Smackdown-Zuschauern zu entschuldigen. Allerdings ließ sich Booker T dann doch nicht drauf ein und machte sich über Cole lustig. Es wurde erneut ein Bild gezeigt, auf dem Cole den Fuß von Lawler im Mund hatte. Danach wurden Cole Pfefferminzbonbons angeboten. Ja, ich vermute jetzt, dass damit aber so die Rolle von Michael Cole beendet ist und dass er jetzt wieder normaler Kommentator wird. Ja, Michael Cole, der kommentiert jetzt eigentlich wieder genau wie vorher, nur dass er jetzt nicht halt so auf Jerry Lawler losgeht. Ansonsten ist er jetzt noch der gleiche Heel-Kommentator wie auch vorher. Ja, er springt immer ein bisschen hin und her. Manchmal sagt er auch positive Dinge über die Faces. Ja, aber nur so angestachelt von den anderen. Genau. So mehr oder weniger im Hinterkopf, okay, wenn ich jetzt das nicht sage, dann macht der Lawler mich wieder an, dann sage ich das mal lieber. Ja, also ist ein bisschen komisch. Ja. Naja, Backstage, Christian erklärte, dass er als Kind immer zuletzt ausgewählt wurde, dennoch stets das Beste rausmachte und es allen bewies. Ja, also war eigentlich nichts Wichtiges. Kane besiegt Great Khali durch diese schreckliche Clothesline von der Ecke. Nach dem Match... Jinder Mahal konfrontierte Ranjan Singh und schubste ihn anschließend zu dem Boden. Khali mischte sich ein und es schien erst so, als ob er für Ranjan Singh ist, nahm Singh dann allerdings hinterrücks in den Vice-Grip. Gemeinsam verließen Jinder und Khali die Halle. Also ich würde mal sagen, das war die beste Methode, Great Khali heel-turn zu lassen und das war sehr gut dargestellt. Ja, die Kommentatoren haben das ganz gut auch gemacht, weil sie mehrfach gesagt haben, dass dieser Ranjan Singh ja sein Bruder ist. Wie kann er das denn gegen seinen eigenen Bruder machen? Und ich war überrascht. Früher haben wir ja mal so scherzhaft gesagt, als der Great Khali neu war, den Great Khali, den kann man ja eigentlich nicht im Match stecken, weil der schafft es ja nicht mal auf den Boden zu kommen, um jemanden zu pinnen oder gepinnt zu werden. Und ich war überrascht, wie er dann doch durch diesen Move von Kane da auf den Boden gestürzt ist und so mit den Beinen dann auch noch darüber geschwungen ist. Ja. Da dachte ich, hey, da hat er Wobei, das sehen wir ja jetzt schon seit einigen Zeiten. Das hat die WWE ja schon geschafft. Aber so beweglich habe ich das noch nicht gesehen. Hat er das zu Boden? Lächerlich ja. Allerdings ist es, wenn ich jetzt mal an die Zeiten... Es könnte so sein, dass es in Zukunft 5-Sterne-Matches von Great Khali gibt. Ja, ja. Lächerlich ist es, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an die Zeit wirklich, wo Great Khali nicht fallen konnte. Das war wirklich lächerlich, oder? Ja, er hat ja seinen Pin dann immer gemacht, indem er Fuß auf den Gegner gestellt hat. Schlimm. Naja, also das mit dem Vice Grip gegen Ranjan Singh hinterrücks, das wirkte schon sehr fies. Nicht wirklich peachy. Hat mir gefallen. Genau, und dieser andere da, dieser Jinder Mahal, der spricht auch immer Indisch mit ihm. Mhm. Die WWE hat ja jetzt auch angekündigt, dass sie ein Büro in Indien aufmachen und wollen wohl als neuen Markt Indien gewinnen. Und ich vermute, wenn sie dann Haustours in Indien machen, dass dann Great Khali und Jinder Mahal, dass die dann eher Faces sind. Dass sie aber so im amerikanischen Fernsehen halt als Heels auftauchen. Ja, gefällt mir sehr gut. Also auf jeden Fall besser, als wenn man Great Khali einfach irgendwie den World-Title gibt und ihn dann in ein Match gegen Triple H beim SummerSlam steckt. Ja, Triple H ist ja nicht bei SmackDown. Nein. Ezekiel Jackson besiegt die Heath Slater. Champion bei SmackDown. Achso, ja, Randy Orton. Ja, dann wird das der nächste Gegner von Randy Orton. Ezekiel Jackson besiegt die Heath Slater durch Disqualification, nachdem Gabriel in das Match eingriff. Backstage, Sheamus gab an, dass er nur wenige Monate brauche, um sein Ziel zu erreichen, während Henry und Christian dafür ihr ganzes Leben benötigten. Ja, hat er recht, ne? Ja, so, wir haben AJ mal wieder gesehen. Alicia Fox und Tamina besiegten AJ und Caitlyn via Ex-Kick von Alicia Fox gegen Caitlyn. Ich glaube, das war sogar der erste Auftritt von AJ bei SmackDown. Ja, das SmackDown-Debüt, das wurde ja gesagt, und ich glaube überhaupt... Der erste Auftritt von AJ nach NXT, auf jeden Fall aktiv im Ring. Ja, was man sagen muss, sie hat ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ring, weil sie so klein ist, wo wenn sie in die Seile rennt, da hat man schon den Eindruck, dass sie Probleme überhaupt ein bisschen Schwung von den Seilen zu bekommen. Haben wir AJ nicht auch nochmal gesehen bei der Geburtstagsfeier von The Rock? Kann das sein? Das kann sein, aber im Ring noch nicht. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das war bei der Geburtstagsfeier auch nur Caitlyn. So, dann kommt das Main Event Match Triple Threat Number One Contender. Sheamus besiegte Christian und Mark Henry war Bro Kick von Sheamus gegen Christian. Während des Matches bekam Henry einen RKO von Orton verpasst. Das hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Das Match, das fand ich sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr spannend. Also Mark Henry habe ich ja zwar nicht große Chancen zugeteilt, wobei ich das auch nicht unmöglich fand. Und ja, ich war eher von Sheamus ausgegangen auch, wobei Christian natürlich auch große Chancen hatte, davon ja sehr interessant, und ja, Sheamus dann gewonnen. Zuvor hat Randy Orton dann halt noch eingegriffen und hat verhindert, dass der Referee das Cover von Christian zählt. Wobei Randy Orton das halt nicht wollte zuerst, ne? Ja. Also er wollte den Referee nicht ablenken. Ja, das ist, ja, war eigentlich ein ganz gutes Match, und es war ein bisschen stark angekündigt, dass Sheamus gewinnen wird. Ich glaube, Booker T hat im Kommentar auch gesagt, ich setze auch auf Sheamus, und eine große Überraschung war es nicht. Aber es muss auch nicht unbedingt alles immer überraschend sein. Also wenn das logisch ist und Sinn macht und gut ist, dann ist das auch okay. Und Sheamus als Herausforderer finde ich gut. Ich war allerdings dann sehr überrascht, dass sie angekündigt haben, dass nächste Woche bei SmackDown dieses Match stattfindet. Ich hätte erwartet, dass das für ein Pay-Per-View ist. Ich hoffe, dass sie jetzt nächste Woche kein echtes Championship-Match machen, sondern dass es irgendwie nur so eine, weiß ich nicht, schnelle Disqualifikation vielleicht gegen Sheamus gibt, dass er Randy Orton wirklich da einfach nur mit illegalen Objekten oder so fertig macht und dass dann das wirklich im Match beim Pay-Per-View stattfindet. Ja, wobei ich noch gar nicht weiß, der nächste Pay-Per-View, dieser Capital Punishment, wann der dann stattfindet. Der nächste Pay-Per-View ist Money in the Bank, glaube ich, erst. Und dann Capital Punishment. Wieso machen sie dann jetzt die ganze Zeit Werbung für diesen Capital Punishment mit dieser Pressekonferenz? Also ich meine, Money in the Bank ist der nächste, weil der war auch noch auf dem WWE-Magazin hinten drauf, aber ich bin mir auch nicht sicher. Das glaube ich nicht, weil das wird ja überhaupt keinen Sinn machen. Nee, aber ich meine das wirklich. Naja, wir werden es sehen. Das müssen wir mal nachgucken. Also das finde ich wirklich albern, dann die ganze Zeit diese Pressekonferenz-Video dafür Capital Punishment zu zeigen und in Wirklichkeit kommt Money in the Bank. Das finde ich wirklich albern. Naja, ich habe jetzt keine Internet, ich kann jetzt nicht nachgucken. So, es gab dann noch ein Dark Match. Randy Orton besiegt Christian durch Disqualification, ist auch egal. So, auf jeden Fall SmackDown fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr. Ziemlich. Sehr, sehr gut. Alles spannend. Smackdown hat mir auch ganz gut gefallen. Okay. So, ich war positiv überrascht, weil Smackdown war ja die letzten Wochen sehr schwach und ich dachte, es war auch recht gutes Wrestling und mit Sheamus hat man einen vernünftigen neuen Herausforderer, fand ich ganz gut alles. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Durchweg spannend unterhaltsam. So, meine Stimme ist am Ende und du darfst jetzt noch die letzten Worte sagen. Wollen wir nicht noch ein bisschen was diskutieren? Du hast ja jetzt gerade so eine angenehme Stimme. Ja, sehr angenehm. Wolltest du nicht mal, wenn du jetzt so eine raue, dunkle Stimme hast, wolltest du jetzt nicht mal eine neue Titelmelodie für Dropkick Drama einsingen? Oh ja, oh ja. So, Thomas, du darfst dann jetzt zu Ende machen. Ich mach mal zu Ende.